Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 23. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zunächst möchte ich mich bei allen Freundinnen und Freunden dieser Sendereihe für den Ausfall der letzten Sendung entschuldigen. Infolge eines privaten Ereignisses, das mich emotional wie zeitlich stark in Anspruch genommen hat, sah ich mich leider außerstande, die Produktion in Angriff zu nehmen. Eigentlich hätte diese heute nachgeholte 23. Folge anlässlich der prächtigen Primzahl besonders opulent werden sollen. Tatsächlich handelte es sich insofern aber eher um eine Sparausgabe, als ich diesmal auf Gäste verzichtet und selbst gelesen habe. Aus diesem Grunde wird es heute auch ausnahmsweise keine Kommentare geben. Wer an Friedells gewohnt harsch formulierten Beurteilungen von Religionen und Kulturkreisen Anstoß nimmt, die im Folgenden zu hören sein werden, sei daher auf die Kommentare früherer Ausgaben, insbesondere jener von Heribert Illig, Doron Rabinovici, Daniela Striegel und Markus Kupferblum verwiesen. Ab dem nächsten Mal, also Donnerstag, den 8.10.2009, soll wieder der Normalzustand einkehren. Großes Ehrenwort. Säkularisation der Menschheit. Was bedeutet nun, so müssen wir uns zum Schluss fragen, die Reformation im Großen gerechnet für die europäische Kultur? Sie bedeutet nicht mehr und nicht weniger als den Versuch, Leben, Denken und Glauben der Menschheit zu säkularisieren. Seit ihr und mit ihr kommt etwas flach Praktisches, profan Nützliches, langweilig Sachliches, etwas Düsteres, Nüchternes, Zweckmäßiges in alle Betätigungen. Sie negiert prinzipiell und zielbewusst aus platt kurzsichtigem Rationalismus eine Reihe von höheren Lebensformen, die bisher aus der Religiosität geflossen waren und allerdings vom Standpunkt einer niederen utilitaristischen Logik kaum zu rechtfertigen sind. Die unfruchtbare Askese, nicht bloß die weltflüchtige und weltfeindliche, sondern auch ihre erhabenste Gestalt, die weltfreie. Das widernatürliche Zölibat, die sinnlosen Wallfahrten, die überflüssige Pracht der Zeremonien, die unnützen Klöster, den törichten Karneval, die zeitraubenden Feiertage, die abergläubische Anrufung der Heiligen, die als freundliche Beistände, gleichsam als Unterbeamte Gottes, den ganzen Alltag licht und hilfreich begleitet hatten. Die ungerechtfertigte Armenpflege, die gibt, um zu geben, ohne viel nach Würdigkeit und Notwendigkeit zu fragen. Alle Kindlichkeit weicht aus dem Dasein. Das Leben wird logisch, geordnet, gerecht und tüchtig, mit einem Wort unerträglich. Es muss nochmals betont werden, dass Luther nicht in allen, aber doch in vielen Fragen noch wesentlich mittelalterlich dachte. Das war ja eben seine Größe, dass er als Reformator rein religiös, nie politisch, sozial, organisatorisch empfand. Aber er hat unter dem Druck der öffentlichen Meinung und auch aus einer Art eigensinnigem, prinzipiellen Widerstand gegen alles, was katholisch war, doch alle diese Wandlungen gebilligt oder zumindest gewähren lassen. Die Reformation heiligt erstens die Arbeit, zweitens den Beruf und damit indirekt den Erwerb, das Geld, drittens die Ehe und die Familie, viertens den Staat. Scheinbar zwar stellt sie ihn tiefer als das Mittelalter, nämlich außerhalb der Religion, aber gerade dadurch stellt sie ihn höher, begründet sie seine Souveränität. Indem sie ihn eximiert, emanzipiert sie ihn und schafft so die Geisel der Menschheit der Neuzeit, den modernen Allmachtsstaat, der mit seinem Steuersystem das Eigentum, mit seiner allgegenwärtigen Polizierung die Freiheit, mit seinem Militarismus das Leben des Bürgers in Beschlag nimmt. Die scharfe Trennung des Weltlichen und Geistlichen, die Luther anstrebte, sollte offenbar den Zweck haben, die Religion frei zu machen. Aber gerade das Gegenteil wurde erreicht. Die protestantischen Fürsten entzogen sich zwar der päpstlichen Oberherrschaft, fühlten sich aber nun selber als Herren ihrer Landeskirchen und bevormundeten ihre Untertanen nun genauso in allen Glaubenssachen, wie dies bisher von Rom aus geschehen war. Statt eines Statthalters Christi, der den Menschen vorschreibt, welches Verhältnis sie zu ihrem Gott haben sollen, gab es jetzt deren viele und zweifellos weniger kompetente und infolge ihres kleineren Wirkungskreises auch weniger Verantwortliche. Das war der ganze Unterschied. Dass der Protestantismus in krassem Widerspruch zu der Tendenz, die ihn ursprünglich ins Leben gerufen hatte, fast in allen Dominien, wo er siegreich war, ein System der starrsten Unduldsamkeit entwickelt hat, beruht auf seiner Begünstigung des Staatskirchentums. Denn der Staat ist das intoleranteste Gebilde, das es gibt und muss es sein, seiner innersten Natur nach. Was die Ehe anbelangt, so hat sie Luther als ein bloßes Zugeständnis an das Fleisch angesehen und offenbar nicht sehr hoch geschätzt. Er selbst hat zwar geheiratet, aber sicher nicht aus einem inneren Drange, sondern um ein befreiendes Beispiel zu geben und um die Katholiken zu ärgern, wofür bezeichnend ist, dass er sich gerade eine Nonne zur Frau wählte. Es spricht aber alles dafür, dass er in der guten Käthe bloß eine Wirtschafterin geheiratet hat. Dies war überhaupt seine Ansicht vom Wert der Frauen. Wenn man dies Geschlecht, das Weibervolk, nicht hätte, so fiel die Haushaltung und alles, was dazugehört, läge danieder. Zitat Ende. Hingegen äußerte er sich schon im Jahre 1521 mitten in seinen Glaubenskämpfen begeistert über den Aufschwung der grobmateriellen Kultur, der das Reformationszeitalter kennzeichnet. So jemand lieset alle Chroniken, so findet er von Christi Geburt an dieser Welt in diesen 100 Jahren gleichen nicht in allen Stücken. Solch Bauen und Pflanzen ist nicht gewesen so gemein in aller Welt, so köstlich und mancherlei Essen und Trinken auch nicht gewesen so gemein, wie es itzt ist. So ist das Kleiden so köstlich geworden, dass es nicht höher mag kommen. Wer hat auch je solche Kaufmannschaft gesehen, die itzt um die Welt fahret und alle Welt verschlinget? Zitat Ende. Es besteht eben von vornherein ein unterirdischer Zusammenhang zwischen protestantischer und kapitalistischer Weltanschauung, der freilich erst im englischen Puritanismus ganz offen zutage tritt. Der geistige Vater dieser aus Börse und Bibel gemischten Welt ist Calvin, der das kanonische Zinsverbot aufs Schärfste bekämpfte. Aber auch Luther hat schon auf gelegentliche Anfragen ein Bücherlein für erlaubt erklärt. Auf Luther ist auch, wie Hans Sperber nachgewiesen hat, der Bedeutungswandel des Wortes Beruf zurückzuführen, das bis dahin so viel wie Berufung, Vokation bedeutete und erst bei ihm den heutigen Sinn von Handwerk, Fachtätigkeit annimmt. Er erblickt in der Ausübung gewerblicher Arbeit, die im Altertum als deklassierend, als banausisch, im Mittelalter als profan, als ungöttlich galt, eine gottgewollte, sittliche Mission. Bis dahin hatte man die Arbeit als eine Strafe, bestenfalls als ein notwendiges Übel angesehen. Jetzt wird sie geadelt, ja heilig gesprochen. Von dieser Auffassung, die erst der Protestantismus in die Welt gebracht hat, geht eine gerade Linie zum Kapitalismus und zum Marxismus, den zwei stärksten Verdüsterern Europas, die beide, obgleich in ihren Zielen entgegengesetzt, dieselbe ethische und soziale Grundlage haben. Die Anti-Evangelischen Evangelischen. Es ist sehr merkwürdig, dass die Reformation, die doch behauptete, eine Rückkehr zum reinen Bibelwort zu sein, in allen diesen Punkten mit der Heiligen Schrift im stärksten Widerspruch steht. Zu Adam spricht der Herr gleich am Anfang des Alten Testaments: dieweil du hast gehorchet der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich drauf nähen, dein Leben lang, im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Von der Heiligkeit, vom Segen der Arbeit ist hier nichts zu hören. Vielmehr wird Adam zur Arbeit verflucht, offenbar der furchtbarsten Strafe, die Gott, der ja noch ein Gott der Rache ist, für den Frevel der ersten Menschen zu ersinnen vermag. Und das Neue Testament predigt fast in jeder Zeile die Seligkeit und Gottgefälligkeit des Nichtstuns. Der Heiland selbst hat niemals eine Arbeit verrichtet, auch seine Apostel und Begleiter nicht. Petrus und Matthäus entzieht er ihren Berufen, ja, er warnt geradezu vor der Arbeit. Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheuern, und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Schauet die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, wie derselben eine. Wenn aber Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Jesus und die soziale Frage. Hieraus ergibt sich auch mit vollkommener Deutlichkeit die Stellung Jesu zur sozialen Frage. Allerdings hat er die Armen den Reichen vorgezogen, indem er sagte, ein Reicher könne nicht ins Himmelreich kommen. Aber dieser Ausspruch hat durchaus keine sozialistische Pointe. Die Armen kommen eher ins Himmelreich als die Reichen, weil bei ihnen die Vorbedingungen für ein göttliches, dem Mammon abgewendetes Leben günstiger sind. Ein Reicher wird sich, ob er will oder nicht, mit seinen irdischen Gütern befassen müssen. Der Arme ist in der glücklichen Lage, solche von Gott ablenkende Dinge nicht zu besitzen. Der Sozialismus will aber, ganz im Gegenteil, die Armen allmählich in die Vorteile einsetzen, die heutzutage nur die Reichen genießen. Und er will, dass jeder Mensch, ob arm oder reich, arbeite. Jesus hingegen stellt die Lilien auf dem Felde und die Sperlinge auf dem Dache als Vorbilder hin. Er weiß, dass im Segen der Arbeit ein geheimer Fluch verborgen ist. Die Gier nach Geld, nach Macht, nach Materie. Der Sozialismus will die Armen reich machen, Jesus will die Reichen arm machen. Der Sozialismus beneidet die Reichen, Jesus bedauert sie. Der Sozialismus will, dass womöglich alle arbeiten und besitzen. Jesus sieht den idealen Gesellschaftszustand darin, dass womöglich niemand arbeitet und besitzt. Das Verhältnis des Heilands zur sozialen Frage besteht also darin, dass er sie einfach ablehnt. Für ihn sind Dinge wie Güterverteilung, Besitz, gerechte Ordnung der Erwerbsverhältnisse das, was die Stoiker ein Adiaphoron und die Mathematiker eine Quantité negligeable nennen. Sie gehen ihn gar nichts an. Er erblickt seine Mission darin, die Menschen zum Göttlichen zu führen. Ein sozialer Reformer hat es aber immer nur mit der Welt zu tun. Es ist daher die größte Blasphemie, die man gegen Jesus begehen kann, wenn man ihn in eine Reihe mit jenen Zwerggeistern stellt, die die Menschheit auf nationalökonomischem Wege erlösen wollen. Er ist von allen diesen nicht dem Grad, sondern der Art nach verschieden. Seine Wohltaten waren geistige, nicht materielle. Und man kann ihn mit solchen Volksmännern überhaupt gar nicht vergleichen. So wenig wie etwa die Schöpfungen eines Dante oder Plato mit denen eines Marconi oder Edison. Jesus hat niemals gegen jene Mächte gekämpft, die der Gegenstand moderner Sozialpolemik sind, wie Bourgeoisie, Bürokratismus, Kapitalismus und dergleichen, weil ihm alle diese Dinge viel zu gleichgültig waren. Er hat immer nur einen Feind erbittert bekämpft, den Teufel im Menschen, den Materialismus. Aber unsere aufgeklärte Zeit glaubt ja nicht mehr an den Teufel, weil sie ihm derart verfallen ist, dass sie ihn gar nicht mehr sieht. Und der Geist des Materialismus herrscht heute unter den Enterbten genauso wie unter den Besitzenden. Die einen haben Geld, die anderen haben noch keines. Aber um Geld dreht es sich hier wie dort. Heute würde Jesus nicht mehr sagen, selig sind die Armen, denn diese sind heute ebenso unselig geworden wie die Reichen. Dank den sozialistischen Theorien, die die degenerierte Plattheit unserer Tage aus seinen Worten herausgelesen hat. Ganz ähnlich verhält sich Jesus zum Staat. Er hat zwar gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber auch hier ist es wiederum die tiefe Geringschätzung irdischer Satzungen und Einrichtungen, aus der heraus er dieses Gebot aufstellt. Er empfiehlt ruhig, die vorgeschriebenen Steuern zu zahlen, weil es nicht der Mühe wert ist, sie zu verweigern. Denn die Kinder Gottes haben sich um Höheres zu sorgen als um derlei niedrige Politiker. Nur ein Mensch ohne Ohr für Nuancen und Untertöne kann die tiefe Ironie verkennen, mit der der Heiland über diese Fragen spricht, so oft er sie berührt. Einen zweifellos ironischen Charakter trägt auch seine Antwort, du sagst es, auf die Frage des Pilatus, bist du der Judenkönig? Er hält es offenbar für seiner unwürdig, auf solche platte Missverständnisse überhaupt einzugehen. Nach Johannes gibt er jedoch eine kurze Erklärung ab, die den Statthalter darüber unterweist, dass er wohl ein König sei, aber ein ganz anderer, als die niedrige Fassungskraft der jüdischen Hierarchen sich vorzustellen vermag. Die durchgängige Haltung Christi ist ganz einfach die, dass er alles Menschengeschaffene bis zur Lächerlichkeit gleichgültig findet. Dies ist auch seine Ansicht über Ehe und Familie. Ja, noch mehr, er verwirft sie, aber in jener milden, duldsamen Art, die den anderen nur das Richtige als Ideal zeigt, ohne es ihnen, wenn sie dafür noch nicht reif und frei genug sind, aufzwingen zu wollen. Das Wort Jesu an seine Mutter, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, wohl mehr erstaunt als erzürnt gesprochen, ist eine ungeheure Verlegenheit für die bürgerlichen Theologen, über die sie gern mit ein paar nichtssagenden Redensarten hinweggleiten. Als man ihm meldet, dass seine Mutter und seine Brüder mit ihm zu reden suchen, antwortet er nach Matthäus, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Und indem er seine Hand über seine Jünger ausstreckt, »Siehe da, meine Mutter und meine Brüder.« Eine ebenso deutliche Sprache redet die Mahnung, »So jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein.« Was also die wahrhaft christliche Auffassung aller dieser Dinge ist, geht aus den Evangelien für jeden, der sie mit gesundem Verstand und reinem Gefühl zu lesen vermag, ganz unzweideutig hervor. Die Pastoren, die den Rabbinern an Talmudismus nichts nachgeben, haben natürlich versucht, alle diese Äußerungen zu verdrehen, zu verschleifen und in ihr Gegenteil zu kommentieren. Und man kann ja in der Tat aus der Bibel alles herauslesen, was man will, wenn man es an der nötigen Aufrichtigkeit oder Unbefangenheit fehlen lässt. Es hat ja sogar der General von Bernhardi, einer der hervorragendsten Lehrer der Strategie, aber kein ebenso begabter Bibelleser, in einem seiner Werke nachzuweisen versucht, dass Christus den Krieg gepredigt habe. Denn er habe gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Eine Auffassung, deren Widerlegung wohl überflüssig sein dürfte. Gott und die Seele. Gott und die Seele sind die einzigen Wirklichkeiten. Die Welt aber ist das Unwirkliche. Dies ist der Sinn der frohen Botschaft Jesu. Wahres Christentum will niemals die Welt vervollkommnen, weder sozial noch politisch noch ökonomisch, ja nicht einmal moralisch, denn es lässt sie gar nicht gelten. Es bemerkt sie überhaupt nicht. Eine gerechter geordnete Gesellschaft, ein der allgemeinen Wohlfahrt besser angepasstes Dasein. Was haben diese oder ähnliche Ziele mit dem Heil der Seele zu tun? Hierin unterscheidet sich das Christentum wesentlich von den beiden anderen monotheistischen Religionen. Es ist weder flach weltordnend, wie die jüdische Sittenlehre, noch barbarisch welterobernd, wie der Islam. Es ist nicht Verbesserung der Welt nach irgendwelchen noch so edlen und vernünftigen Prinzipien, sondern Erlösung von der Welt mit allen ihren schädlichen und wohltätigen, bösen und guten Mächten. Es kümmert sich immer nur um die Einzelseele, niemals um die Allgemeinheit, den Fortschritt, das Gedeihen der Gattung und derlei niedrige Dinge. Wenn wir nun die Reformation vorurteilslos betrachten, nicht als das, was sie ursprünglich theoretisch wollte, sondern als das, was sie tatsächlich als historische Realität geworden ist, so müssen wir sagen, dass sie einen Rückfall in die beiden anderen monotheistischen Bekenntnisse vorstellt. Sie wurde im Luthertum mosaischer Moralismus, im Puritanertum mohammedanischer Imperialismus und bedeutet somit in ihren beiden Hauptformen die völlige Umkehrung und Verneinung des ursprünglichen Sinnes der Verkündigung Christi. Denn diese will gar nichts reformieren. Ein so platter Begriff hat in ihr gar keinen Raum. Die Reformation ist nichts als ein tief irreligiöser Versuch, Religion zu erneuern. Wir müssen jedoch hinzufügen, dass sie hierin nur dem Zuge der Zeit folgte. Sie konnte gar nicht anders, als sich von der Religion wegbewegen. Auch die Gegenreformation ist ja nichts als ein Versuch, die Welt ganz mit demselben Apparat, den der Protestantismus anwendete, wieder katholisch zu machen. Die heidnische Renaissance, die Reformation und die Gegenreformation haben dieselbe Wurzel. Sie führen alle drei von Gott weg. Das heilige Nichtstun. Die Heiligung des irdischen Daseins, die die Reformation vollzog, war in ihrer Art zweifellos eine Befreiungstat. Aber sie war doch auch ebenso sehr eine Entheiligung, Trivialisierung, Entleerung. Der Alltag, in Bausch und Bogen göttlich gesprochen, lässt nun für jenen edlen und sublimen, ja heroischen Dualismus, der Sinn des Mittelalters war, keinen Raum mehr. Und es besteht die Gefahr, dass eine solche Religiosität, wenn man von ihr die starke persönliche Frömmigkeit ihres Begründers abzieht, ins Philistertum mündet, zur Lieblingskonfession des Bourgeois wird, der im Namen Gottes und ihm zum Wohlgefallen Kohl baut, Kinder zeugt und Bilanz macht. Die große Wahrheit, dass Staat und Wirtschaft, Beruf und Erwerb, Gesellschaft und Familie unheilige Dinge sind, droht zu entschwinden. Und sie verschwand auch in der Tat. Es gibt eine alte jüdische Sage, die aber nicht in der Bibel steht, wonach nicht bloß Kain den Unwillen Gottes erregte, sondern auch sein Bruder Habel, denn er schaute die Herrlichkeit Gottes mehr, als statthaft war, in müßiger Betrachtung. Es ist begreiflich, dass der Judengott das nicht gerne sah. Im Grunde aber war Habel der erste Dichter und zugleich der erste Homo religiosus. Wie jedoch der Christengott über die Frage dachte, was besser sei, schaffen oder schauen, arbeiten oder nichts tun, darüber gibt uns die Geschichte von Martha und Maria die deutlichste Antwort. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte auf seine Rede. Martha aber wurde abgezogen durch mancherlei Dienstleistung. Und sie sprach zum Heiland: Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie es mit mir angreife. Der Herr aber antwortete: Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe, weniges aber tut Not, oder vielmehr eines. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das darum nicht von ihr genommen werden soll. Alle Arbeit hat den großen Nachteil, dass sie den Menschen ablenkt, zerteilt, von sich selbst entfernt. Und daher kommt es, dass alle Heiligen, alle Religionsstifter, alle Menschen, die in größerer Nähe zu Gott lebten, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen pflegten. Was taten sie dort? Nichts. Aber dieses Nichtstun enthielt mehr Leben und innere Aktivität als alles Tun aller anderen. Der größte Mensch wird immer der sein, der ein Spiegel zu sein vermag. Kein zitternder, getrübter, ewig bewegter, sondern ein klarer, reiner, ruhender Spiegel, der alles göttliche Licht in sich einsaugen kann. Selig sind die Müßigen, denn sie werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Selig sind die Stunden der Untätigkeit, denn in ihnen arbeitet unsere Seele. Siebentes Kapitel: Die Bartholomäusnacht. Die Wahrheit ist, wir sollen elend sein und sind's. Dabei ist die Hauptquelle der ernstlichen Übel, die den Menschen treffen, der Mensch selbst. Homo homini lupus. Wer dies Letztere recht ins Auge fasst, erblickt die Welt als eine Hölle, welche die des Dante dadurch übertrifft, dass einer der Teufel des anderen sein muss. Schopenhauer. Die Erdhölle. Wir nähern uns jetzt dem schwärzesten Abschnitt der europäischen Neuzeit. Es ist dies die Periode von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein. Die Zeit der sogenannten Religionskämpfe. Eine fast hundertjährige Bartholomäusnacht. Stehen Christentum und Krieg schon an sich in einem unauflöslichen Widerspruch, so hat diese schauerliche Paradoxie, die die gesamte Geschichte der christlichen Völker befleckt, damals insofern ihre grimassenhafteste Höhe erreicht, als jene miteinander kämpfenden Christen an Hinterlist, Grausamkeit und schamloser Verhöhnung aller göttlichen und menschlichen Sittengesetze alles übertrafen, was jemals von Tataren und Türken, Hunnen und Hottentotten begangen worden ist. Denn in diesen waltete bloß ein blind tierischer Zerstörungstrieb, während es sich bei den Christen des Zeitalters der Gegenreformation um ein mit höchstem geistigem Raffinement und vollendeter Kunst der Infamie ausgebautes System handelte. Drei Menschenalter lang fand in den entwickeltsten und zivilisiertesten Ländern Europas ein Wettrennen der Unmenschlichkeit statt. Ein Schwelgen in erbarmungsloser Rachsucht, tückischer Bosheit und allen jenen teuflischen Trieben, um deren Vertilgung der Heiland das Kreuz auf sich genommen hat. Es muss jedoch gesagt werden, dass von diesen beiden schwarzen Parteien die Katholiken zweifellos die schwärzere waren. Wir hatten im vorigen Kapitel Gelegenheit, den Protestantismus in seinen Schwächen und Beschränktheiten kennenzulernen und sind zu dem Resultat gelangt, dass er keineswegs, wie dies so oft mit größter Selbstverständlichkeit angenommen wird, als die unbedingt höhere und fortgeschrittenere Form des christlichen Glaubens anzusehen ist, ja dass er in vielen geradezu ein Rückschritt, eine Verflachung, Materialisierung und Entfernung vom Ursinn der Lehre Christi bedeutet. In dieser Periode der anbrechenden Gegenreformation verhielt es sich jedoch umgekehrt. Vernunft, Moral, Gewissen, Freiheit, Aufklärung befanden sich auf der Seite der Heretiker. Doch ist dies nur relativ zu verstehen. Von wirklicher Sittlichkeit, geistiger Souveränität, Verantwortlichkeitsempfindung oder gar Denkfreiheit kann auf keiner der beiden Seiten die Rede sein. Es ist ja Politik, niemals von Lüge, Schmutz, Brutalität und Selbstsucht zu trennen, aber in jenem Zeitraum hatte die politische Verruchtheit einen ihrer erschreckendsten Kulminationsgrade erreicht. Überall, in Spanien, in Italien, in Frankreich, in England, in Schottland, erblicken wir wahre Musterexemplare von hartgesottenen Schurken an der Spitze der öffentlichen Geschäfte, fühllose Massenmörder von der Wildheit des Urmenschen und zugleich von einer eiskalten Berechnung, die sie tief unter das Niveau der Urmenschen herabdrückt. Alba ist nur der zusammenfassende Typus für Hunderte von ähnlichen moralischen Missgeburten, die damals wie eine plötzlich emporgeschossene Giftflora den europäischen Boden verseuchten. Selbst in dem vielgerühmten England der Elisabeth wimmelte es auf den Höhen der Gesellschaft von scheinheiligen, gierigen Banditen, die vor keinem Verbrechen zurückschreckten, wenn es ihr Machthunger oder ihre Habsucht Befriedigung versprach. Die Kirchenspaltung hatte eben im Wesentlichen nur negative Resultate gezeitigt. Sie hatte bloß den Glauben an die Autorität der göttlichen Normen zerstört und eine neue, auf profane Erwägungen der natürlichen Einsicht und Billigkeit gegründete Ethik, die die mittelalterliche hätte ersetzen können, dämmerte erst in einigen wenigen erleuchteten Köpfen. Der Gegenstoß. Erst seit dem Augsburger Religionsfrieden vom Jahr 1555, der seinen Namen sehr mit Unrecht trug, beginnt der religiöse Fanatismus in beiden Lagern seine volle verheerende Kraft zu entfalten. In der Tat enthielten die Bestimmungen dieses Vertrages die Keime zu den größten Zwistigkeiten und Verwirrungen. Die Formel »cuius regio, eius religio«, die die freie Wahl der Landeskonfession den Obrigkeiten einräumte, aber nur diesen, bedeutete eine empörende Vergewaltigung der Gewissensfreiheit aller Untertanen. Das berühmte Reservatum Ecclesiasticum, das verfügte, dass geistliche Reichsstände, wenn sie zum Protestantismus übertreten, Amt, Gebiet und Einkünfte verlieren sollen, führte sogleich nach seiner Verkündigung zu erbitterten Diskussionen und Gegendeklarationen. Und die Calvinisten waren in den Ausgleich überhaupt nicht einbezogen. Es gab also jetzt drei offizielle Religionsparteien, die sich untereinander aufs Heftigste bekämpften. Der Reformismus war im Norden, in Dänemark, Schweden und Norwegen, in England, Schottland und Holland, in Norddeutschland und dem deutschen Ordensgebiet schon so gut wie Staatsreligion. Er war aber auch schon im deutschen Westen und in den österreichischen Erbländern, in Polen und Ungarn, in Bayern und Böhmen, öffentlich oder heimlich, die herrschende Glaubensform. Und alle Anzeichen sprachen dafür, dass er auch in Frankreich und in Italien zum Siege gelangen werde. Es gab überall, selbst in den kleinsten Bistümern, im Kirchenstaat und im erzklerikalen Spanien, kleine Gruppen von feurigen Protestanten. Aber es gab nirgends, auch nicht in den papsttreuesten Ländern, etwas anderes als lahme Katholiken. Die Reformation ganz Europas schien nur eine Frage der Zeit. Aber gerade in diesem Augenblick setzte die Gegenreformation ein. Bis dahin war die römische Kirche in Religionsdingen entweder völlig indifferent oder selbst reformatorisch gesinnt oder rein politisch orientiert gewesen. Es war für die Kurie viel wichtiger, dass das Haus Habsburg nicht übermächtig werde, als dass irgendeine kleine Häresie sich ausbreite, von der man glaubte, dass sie sich wie alle bisherigen leicht ersticken oder assimilieren lassen werde. Und so konnte man sogar einige Male das sonderbare Schauspiel beobachten, dass der Papst die protestantische Bewegung, die ja nicht bloß in religiöser, sondern auch in politischer Hinsicht eine Zentrifugale war, gegen den Kaiser unterstützte. Nun aber begann man die ungeheure Gefahr zu erkennen. Und es zeigte sich, dass Rom noch immer das stärkste Kraftzentrum Europas war. Das System, das die katholische Kirche zur Eindämmung der Reformationsbewegung ergriff, war sehr klug und einsichtsvoll erdacht, aber sehr heikel und kompliziert zu handhaben und erforderte daher Personen von ungewöhnlichem Takt, Weltblick und Menschenurteil, die sich aber bald zur Verfügung stellen sollten. Es bestand darin, dass man einerseits die Glaubensnormen mit einer bisher noch nicht angewandten Schärfe formulierte, um dadurch jede Möglichkeit eines gradweisen Übergangs zur Häresie abzuschneiden, und dass man andererseits innerhalb dieser Normen die größte Schmiegsamkeit, Laxheit und Modernität bewahrte, so dass auch freiere Regungen und zeitgemäße Forderungen ihre Befriedigung finden konnten. Das Tridentinum. Der klaren dogmatischen Abgrenzung dienten zunächst die Beschlüsse des Konzils von Trient. Diese stellten vor allem fest, dass das alleinige Recht zur Schriftauslegung der Kirche zukomme. Damit war die Pfahlwurzel aller Häresie, das lutherische Laienchristentum, beseitigt. In der sehr diffizilen Frage nach der Rechtfertigung bezogen sie eine Mittelstellung zwischen Augustinismus und Semipelagianismus. Die guten Werke sind nötig, werden aber erst durch die Gnade Gottes zu Verdienstlichen gemacht. In der Sakramentslehre hielten sie starr an den 7 Sakramenten fest, die alle von Christus selbst eingesetzt worden seien. Hier Konzessionen zu machen, wäre gefährlich gewesen. Ebenso bewahrten sie in der Frage der Messe und Transsubstantiation den streng orthodoxen Standpunkt. Am Ablass werden die Missbräuche eingeräumt und gerügt, die erlösenden Wirkungen aber aufs Neue bekräftigt. Im Ganzen bedeutet das Tridentinum weniger eine erschöpfende Kodifizierung der katholischen Lehren als eine genaue Grenzberichtigung gegen die neuen Häresien, besonders gegen das Luthertum. Es ist eindeutig nur in der Verwerfung. Hingegen in den positiven Feststellungen, und zwar offenbar mit Absicht, schwankend, doppelbödig, lückenhaft, dehnbar. Hierdurch kam in den Katholizismus einerseits ein Einschlag von Willkürlichkeit und Spitzfindigkeit, Pseudomoralität und Verweltlichung, andererseits aber auch ein Element von Liberalität und Biegsamkeit, Weltläufigkeit und Weltfreundlichkeit, das ihm bisher in diesem Maße nicht eigen war. Paneuropäische Intoleranz. Jedenfalls war durch die Strenge, mit der nunmehr die Linie zwischen Rechtgläubigkeit und Heterodoxie gezogen war, das Signal zur Entfaltung eines militanten, aggressiven, wiedererobernden Papismus gegeben. Und in der Tat datiert von jenem Zeitpunkt das Erwachen einer paneuropäischen Intoleranz, von einer Gehässigkeit und Exklusivität, wie sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nur vereinzelt zu beobachten war. Doch war das Tridentinum nicht die Ursache, sondern nur eines der zahlreichen Symptome dieser Generalpsychose, die sich auch auf die Angehörigen sämtlicher übrigen Konfessionen erstreckte. Was die Calvinisten anlangt, so waren sie durch die extreme Prädestinationslehre, die die ganze Menschheit in Erwählte und Verdammte schied, geradezu gezwungen, jedem Andersgläubigen die Lebensberechtigung abzusprechen. Aber auch die Lutheraner waren eifrig bemüht, ein System der starrsten Unduldsamkeit zu entwickeln. Ihre dogmatischen Streitigkeiten waren umso absurder, als sie ein festes Dogma überhaupt nicht besaßen und nach der ganzen Natur ihrer Konfession gar nicht besitzen konnten. Melanchthons letzte Worte sollen gewesen sein, er sei glücklich, dass er von der Rabies Theologorum erlöst sei. Und in der Tat hatten sich bereits zu seinen Lebzeiten die Protestanten in die rechtgläubigen Lutheraner und die Melanchthonianer gespalten. In Kursachsen wurden diese Philippisten, wie sie sich nach Melanchthons Vornamen nannten, als heimliche Calvinisten, Krypto-Calvinisten, verfolgt, aus ihren Ämtern vertrieben, nicht selten verbannt oder eingekerkert. Zur alleinigen Glaubensrichtschnur wurde die Konkordienformel erhoben, eine Zusammenstellung von antiphilippistischen Sätzen, die aber niemand befriedigten und nur Anlass zu neuen albernen Zänkereien gaben, weshalb man ihr den Spottnamen Zwietrachtsformel gab. In der Kurpfalz dagegen wurde im Heidelberger Katechismus der Calvinismus aufgerichtet und jeder Prediger, der ihn nicht annehmen wollte, aus dem Lande gewiesen. Aber auch in Kursachsen hatte das Luthertum keinen Bestand. Ein Thronwechsel brachte die Konkordienformel zu Fall und durch den Kanzler Nikolaus Krell gelangte der Philippismus zur Herrschaft. Der nächstfolgende Regent bevorzugte aber wieder die lutherische Bekenntnisform. Krell wurde gefangen gesetzt und nach einem jahrelangen Intrigenspiel seiner Feinde, die sogar zu den Katholiken ihre Zuflucht nahmen, enthauptet. In der Kurpfalz spielte sich ein solcher offizieller Religionswechsel sogar viermal ab. Natürlich unter steten Schikanen und Gewaltmaßregeln gegen alle Andersgesinnten. Kurz, es war nicht verwunderlich, dass einsichtige Zeitgenossen behaupteten, durch die Reformation sei eine ärgere Glaubenstyrannei in die Welt gekommen, als sie je unter dem Papsttum bestanden habe. Von Polen aus gewann der von Laelius und Faustus Socini begründete und im Rakower Katechismus kodifizierte Sozianismus einige Verbreitung. Er ist dezidiert antitrinitarisch, weshalb seine Anhänger sich auch Unitarier nannten. Sie lehrten, Christus habe sich nicht für die Sünden der Welt geopfert, sondern nur eine neue Lehre gegeben und ein sittliches Vorbild aufgerichtet. Nur der Vater Jesu Christi galt ihnen als Gott. Er habe aber seinen Sohn nach dessen Tode wegen seiner Reinheit und seines Gehorsams zu göttlicher Würde erhoben, und darum sei man berechtigt, ja verpflichtet, beide anzubeten. Taufe und Abendmahl erklärten sie für nützliche, aber nicht absolut notwendige Einrichtungen. Die traditionelle Rechtfertigungslehre widerlegte der ältere Socini durch eine scharfsinnige, aber etwas oberflächliche Beweisführung, die seither oft wiederholt worden ist. Christus könne nicht als Repräsentant der ganzen Menschheit gelitten haben, da man andere nur zu vertreten vermöge, wenn man von ihnen eine Vollmacht besitze. Eine solche Vollmacht aber konnten die kommenden Geschlechter dem Heiland unmöglich ausstellen. Außerdem seien nur Geldschulden übertragbar, aber nicht moralische Verschulden und Strafen. Diese rein juristische Deduktion hat unter anderem der berühmte Rechtsgelehrte Hugo Grotius übernommen, obgleich sie ganz unstichhaltig ist, da sie sich ja auf einer ganz anderen Ebene bewegt als die theologische. Es zeigen sich aber schon in der bloßen Möglichkeit einer solchen Argumentation die üblen Folgen jener Rationalisierung des Satisfaktionsbegriffs, die Paulus teils nach römisch-strafrechtlichen, teils nach talmudisch-dialektischen Analogien seinerzeit vorweggenommen hatte und auf deren Schwächen wir bereits hingewiesen haben. Mit den Sozianern und Grotius berührten sich die Arminianer oder Remonstranten in Holland, gegen die sich die Gomarianer oder Kontra-Remonstranten erhoben. Der Streit ging in erster Linie um die Prädestination, von der Jakob Arminius und seine Anhänger erklärten, dass sie sich auf den Glauben beziehe, in dem Gott in seiner Allwissenheit bei jedem Einzelnen vorhergesehen habe, ob er den Glauben besitzen werde oder nicht, während die Gomarianer im Anschluss an Franz Gomarus behaupteten, dass die Erwählung das Primäre, der Glaube, nur deren Wirkung sei. Welche unüberbrückbare Kluft zwischen diesen beiden Auffassungen bestehen soll, ist für einen Vollsinnigen unersichtlich. Aber wegen dieser läppischen Kontroverse wurden Tausende grausam verfolgt, der ausgezeichnete Staatsmann Oldenbarnefeld hingerichtet und Grotius zu lebenslänglichem Kerker verurteilt, dem er jedoch glücklich entkam. Solche Formen nahmen die theologischen Zwistigkeiten selbst in den Niederlanden an, die damals mit Recht als das freieste Land Europas gerühmt wurden. Der Anglikanismus. Auch in England hat die Reformation bewirkt, dass aus einer Kirche drei wurden. Als Heinrich VIII. Sich vom Papst lossagte, teils um die Kirchengüter zu rauben, teils um sich unbedingt seinen sadistischen Blaubart-Passionen hingeben zu können, beließ er die hierarchische Gliederung und fast alle Dogmen und Einrichtungen der katholischen Kirche und änderte bloß die Spitze, indem er sich an die Stelle des Papstes setzte und von allen Geistlichen einen Suprematseid forderte, durch den sie ihn als höchstes Oberhaupt anerkennen mussten. Hieraus entwickelte sich die merkwürdige Form der sogenannten anglikanischen Kirche oder Hochkirche, ein Luthertum mit Prälaten und Bischöfen, Ohrenbeichte und Zölibat, ein Katholizismus ohne Papst und Peterspfennig, Orden und Klöster. Und es lag in der Natur einer so absurden und frivolen Reform, dass jeder, der eine wirkliche religiöse Überzeugung besaß, sich damit der Verfolgung aussetzen musste. War er ein gläubiger Katholik, der dem Papst anhing und die späteren Vermählungen des Königs als Ehebruch ansah, so wurde er als Hochverräter enthauptet. War er ein ehrlicher Protestant, der das Zeremonienwesen verwarf und die Priesterehe für erlaubt hielt, so wurde er als Kirchenschänder gehängt. War er ein strenger Calvinist, der die Brotverwandlung leugnete, so wurde er als Ketzer verbrannt. Die willkürliche Zwitterschöpfung der High Church hat denn auch die Wirkung gehabt, dass in den Gebieten der englischen Krone nicht nur der Katholizismus sich mit besonderer Hartnäckigkeit behauptete, so vor allem in Irland, sondern auch die evangelische Lehre eine große Reinheit bewahrte, wie dies die Puritaner schon durch ihren Namen anzeigten. Ihr Hauptverbreitungsgebiet war Schottland, wo ihr ebenso rabiater wie sittenstrenger Anführer John Knox eine Kirche gründete, die lediglich auf dem Prinzip der Leitung durch die Gemeindeältesten, der Presbyter, aufgebaut war, weshalb sie sich gleichzeitig Presbyterianer nannten. Später hießen sie wegen ihres Gegensatzes zur offiziellen Kirche auch Dissenters oder Nonkonformisten. Wegen des Bündnisses, das sie zum Schutz ihrer Konfession geschlossen hatten, Covenanters, und wegen der völligen staatlichen und kirchlichen Unabhängigkeit, die sie für jede ihrer einzelnen Gemeinden beanspruchten, Independenten. Diese letztere Bezeichnung wird jedoch im Allgemeinen nur auf eine besonders radikale Gruppe innerhalb des Puritanismus angewendet. Das Naturrecht. Kurz, ganz Europa wird ein riesiges Schlachtfeld sich bekämpfender Kirchenparteien. In diesem Zeitraum verschlingt das religiöse oder richtiger gesagt das theologische Interesse jede andere Art von Gemeinschaftsgefühl. Ein Zustand, den Macaulay sehr treffend in den Worten zusammenfasst: Die physischen Grenzen wurden durch moralische verdrängt. Die politische Stellungnahme jedes Einzelnen wurde nicht durch seine Staatszugehörigkeit, nicht durch Rasse, Sprache oder Familienbande, sondern lediglich durch sein Glaubensbekenntnis bedingt. Die Guisen und ihre Anhänger handelten als französische Landesverräter, indem sie mit Spanien konspirierten. Die Hugenotten handelten ebenfalls als Landesverräter, indem sie heimlich mit Deutschland verhandelten. Die schottischen Katholiken suchten bei Frankreich Hilfe. Die reformierten Provinzen der spanischen Niederlande riefen die Engländer ins Land. Die papistischen Untertanen der Königin Elisabeth wünschten den Sieg der spanischen Armada. Die puritanischen Untertanen der Maria Stuart erhofften eine englische Invasion. Die deutschen Protestanten überließen die lothringischen Bistümer dem französischen Erbfeind. Die französischen Protestanten zedierten Havre dem englischen Erbfeind. Im Zusammenhang hiermit stehen auch die ganz neuartigen Staatstheorien, die damals aufkamen. Ihre Hauptvertreter sind Jean Baudin, Johannes Althusius und der bereits erwähnte Hugo Grotius. Dieser ist der Begründer der Anschauung vom sogenannten Naturrecht, die während des ganzen 17. und 18. Jahrhunderts in Europa geherrscht hat. Recht und Staat beruhen nach ihr nicht auf unmittelbarer Einsetzung Gottes, sondern sind Menschenwerk, hervorgegangen aus unserer vernünftigen Naturanlage, unserem Selbsterhaltungstrieb und unserer Neigung zu geselligem Zusammenschluss. Auf dieselbe Weise denkt sich Althusius die Entstehung des Staates. Zuerst war die Familie, aus dieser wurde der Stamm, später bildeten sich Gemeinden, aus diesen Provinzen und schließlich kam es zum Staat. Dieser besteht also nicht aus einer Summe von Individuen, sondern aus einer Summe von Korporationen und infolgedessen kann die höchste Macht im Staate nur den Korporationen zustehen, dem gegliederten Volke, den Ständen. Dies ist die berühmte Doktrin von der Volkssouveränität, deren Wirkungen ungeheuer waren. Aber auch Bondin, der noch ein Anhänger der absoluten Monarchie war, erklärte, die Souveränität des Fürsten finde ihre Schranke an der Religion und Moral. Gerade dies aber ist der springende Punkt, die zeitgemäße Pointe aller dieser Theorien, und hier setzte die Schule der Monarchomachen, der Fürstenbekämpfer ein, die den Grundsatz vertraten, dass jeglicher staatliche Eingriff in die Religion der Untertanen unerlaubt sei. Das Prinzip cuius regio, eius religio sei sowohl ungesetzlich wie unsittlich. Der Herrscher habe seine Gewalt lediglich vom Volke, das sie ihm durch einen Kontrakt übertragen habe. Dies ist die sogenannte Kommissionstheorie. Überschreitet er seine Befugnisse, insbesondere durch Vergewaltigung der Gewissensfreiheit seiner Untertanen, so kann der Vertrag jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das Volk habe in diesem Fall das Jus resistendi, das Recht des Widerstandes. Es dürfe den Tyrannen absetzen und, wenn er nicht freiwillig weiche, sogar töten. Die Praktiker dieser Theorie waren Jakob Clement, der Heinrich III. Niederstieß, Franz Ravaillac, der Heinrich IV. Erdolchte, Balthasar Gerard, der Wilhelm von Oranien erschoss, Johann Savage und Anton Babington, die ein weit verzweigtes Komplott gegen das Leben der Königin Elisabeth anzettelten, und die Londoner Pulververschwörer, die beinahe Jakob I., seine Familie und das ganze Parlament in die Luft gesprengt hätten. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass alle genannten fanatische Katholiken waren. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 8. Oktober 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.